Wir sitzen am Tresen, denn wir wollen Spaß. Die Halben holt der Teufel, also hoch den Humpen. Leert ihn aus, lasst euch nicht lumpen. Denn heute trinken wir, saufen literweise wir. Wir nehmen uns wie ne Sau, Hauptsache wir sind blau. Denn heute trinken wir, saufen literweise wir. Ist es auch nachts um vier, bleiben wir noch länger hier. Bring die nächste Runde, denn wir haben Durst. Denn wir wollen saufen, alles andere ist uns Wurst. Wer schafft am Abend die meisten Promille? Das ist unser Ziel, das ist unser Wille. Der Wirt macht heut ne Sonderschicht, denn rausgeschmissen kriegt er uns nicht. Wir haben schließlich eine Pflicht, jeder von uns wird hackedicht. Heute trinken wir, yeah, auf Literweise Bier, yeah. Wir nehmen uns wie ne Sau, so. Hauptsache wir sind blau, wir sind blau. Heute trinken wir, yeah, auf Literweise Bier, yeah. Ist es auch nachts um vier, yeah, bleiben wir noch länger hier. Wird später, wir trinken Meter für Meter, Glas auf Glas, Maß auf Maß, Bier für Bier, jeder säuft für vier, Fass auf Fass, ja, wir sind schon krass. Das letzte Fass, es ist nun leer. Wo bekommen wir bloß noch was zu saufen her? Es gibt Kneipen, die haben 24 Stunden offen. Das lässt uns auf neue Rekorde hoffen. Heute trinken wir, yeah, auf Literweise Bier.